wie schön läuft dieser Kuh. Pinky, du bist ein Filou. Tja, mein Freund, das gehört nun mal dazu. Oh, wie schön läuft dieser Kuh. Pinky, du bist ein Filou. Ich und du, wir sind ne super Crew. Oh, wie schön läuft dieser Kuh. Pinky, du bist ein Filou. Ich und du, wir sind ne super Crew. Du der Weiber, was? Komm schnell, verstecken! Verstecken! Halt, wer da? Wer war's, den ich hier sah? Es war doch eben jemand da. Ich bin mir sicher, da hat sich was bewegt. Ich schleich mich heran, ha, reingelegt! Oh. Komm schon, hoho, und eins, zwei, jawoll! Er hat mich erwischt, oh Mann, zu dumm. Stell dich nicht so an und zappel nicht so rum. Und überhaupt, was sind Sie für ein Tier? Ganz schnell raus, wir müssen weg von hier. Kommen Sie zurück! Halt!